Erster Himmel, hör zu. Ich will sprechen. Erde, höre meine Worte. Zweiter, meine Worte sollen wie Regen sein. Sie sollen wie Tau fallen. Sie sollen auf das Gras fallen. Dritter, ich sage den Namen von Jahwe. Gebt unserem Gott Ehre. Vierter, er ist wie ein starker Fels. Alles, was er tut, ist gut. Seine Wege sind richtig. Er ist ein treuer Gott. Er ist gerecht und ehrlich. Fünfter, sie taten Böses gegen Gott. Sie waren nicht seine Kinder. Sie waren ein schlechtes Volk. Sechster, wollt ihr Jahwe so behandeln? Ihr seid ein dummes Volk. Er ist euer Vater. Er hat euch gemacht. Er gab euch Leben. Siebter, denkt an die alten Zeiten. Fragt eure Väter. Sie sollen es euch erzählen. Fragt die alten Männer. Sie sollen es euch sagen. Achter, Gott gab den Völkern ihr Land. Er teilte die Menschen auf. Er setzte Grenzen für die Völker. Das war nach der Zahl der Söhne Israels. Neunter, Jahwe gehört sein Volk. Jakob ist sein besonderes Volk. Zehnter, er fand Israel in der Wüste. Dort war es leer und wild. Gott beschützte Israel. Er passte gut auf sie auf. Er hütete sie wie sein Auge. Elfter, Gott war wie ein Adler. Ein Adler fliegt über sein Nest. Er breitet seine Flügel aus. Er nimmt seine Jungen auf. Er trägt sie auf seinen Flügeln. Gott trug Israel so. Zwölfter, nur Jahwe führte Israel. Kein anderer Gott war bei ihnen. Dreizehnter, er ließ Israel im Land leben. Sie aßen gute Früchte. Sie bekamen Honig aus Felsen. Sie bekamen Öl aus Steinen. Vierzehnter, sie bekamen Milch von Kühen und Ziegen. Sie bekamen Fleisch von Lämmern. Sie bekamen gute Stiere. Sie bekamen Weizen. Sie tranken guten Wein. Fünfzehnter, aber Israel wurde reich. Sie wurden satt und stark. Dann vergaßen sie Gott. Sie verachteten den Gott, der ihnen half. Sechzehnter, sie machten Gott zornig. Sie beteten andere Götter an. Sie taten schlimme Dinge. Siebzehnter, sie opferten bösen Geistern. Das waren Götter, die sie nicht kannten. Es waren neue Götter. Eure Väter hatten Angst vor ihnen. Achtzehnter, ihr habt den Gott vergessen. Er hat euch gemacht. Ihr habt den Gott vergessen, der euch geboren hat. Neunzehnter, Jahwe sah das. Er war traurig über sein Volk. Er war zornig auf seine Söhne und Töchter. Zwanzigster, er sagte, ich werde mich von ihnen abwenden. Ich will sehen, was mit ihnen passiert. Sie sind ein schlechtes Volk. Sie sind nicht treu. 21. Sie machten mich zornig mit ihren Götzen. Ihre Götzen waren nichts wert. Jetzt mache ich sie zornig. Ich nehme ein anderes Volk. 22. Mein Zorn ist wie ein Feuer. Es brennt tief bis in die Erde. Es verbrennt das Land und die Pflanzen. Es verbrennt die Berge. 23. Ich werde ihnen viel Schlimmes schicken. Ich werde alle meine Pfeile auf sie schießen. 24. Sie werden hungern. Sie werden krank sein. Ich schicke wilde Tiere auf sie. Ich schicke giftige Schlangen auf sie. 25. Das Schwert wird sie draußen töten. Im Haus wird es Angst geben. Junge Männer und Frauen sterben. Babys und alte Menschen sterben. 26. Ich dachte, ich will sie zerstreuen. Niemand soll sich an sie erinnern. 27. Aber ich hatte Angst vor den Feinden. Sie würden denken, wir haben gewonnen. Sie würden nicht denken, Jahwe hat das getan. 28. Sie sind ein Volk ohne Verstand. Sie haben keine Weisheit. 29. Wenn sie klug wären, würden sie verstehen. Sie würden an ihr Ende denken. 30. Wie kann einer 1000 jagen? Wie können 2 10.000 jagen? Nur wenn Gott sie verkauft hat. Nur wenn Jahwe sie aufgegeben hat. 31. Ihr Gott ist nicht wie unser Gott. Unsere Feinde wissen das. 32. Ihr Wein kommt von Sodom. Er kommt von Gomorra. Ihre Trauben sind giftig. Ihre Beeren sind sehr bitter. 33. Ihr Wein ist wie Schlangengift. Es ist wie das Gift von Vipern. 34. Ist das nicht bei mir aufbewahrt? Es ist sicher in meinen Kammern. 35. Ich warte auf den Tag der Strafe. Dann werden sie fallen. Der Tag ihres Unglücks ist nah. Es kommt schnell, was für sie bestimmt ist. 36. Jahwe wird seinem Volk helfen. Er wird Mitleid mit seinen Dienern haben. Er sieht, dass niemand mehr da ist. Alle sind weg, jung und alt. 37. Er wird sagen, wo sind ihre Götter? Wo ist der Fels, bei dem sie Schutz suchten? 38. Sie aßen das Fett ihrer Opfer. Sie tranken den Wein ihrer Opfer. Sollen sie aufstehen und euch helfen? Sollen sie euch beschützen? 39. Seht jetzt, ich bin es. Es gibt keinen anderen Gott neben mir. Ich töte und ich mache lebendig. Ich verletze und ich heile. Niemand kann aus meiner Hand retten. 40. Ich hebe meine Hand zum Himmel. Ich sage, so wahr ich ewig lebe. 41. Ich schärfe mein Schwert. Meine Hand greift zum Gericht. Ich werde meine Feinde strafen. Ich werde denen vergelten, die mich hassen. 42. Meine Pfeile werden voll Blut sein. Mein Schwert wird Fleisch essen. Es wird Blut von Toten und Gefangenen sein. Es wird von den Köpfen der Feinde sein. 43. Lobt sein Volk, ihr Völker. Er rächt das Blut seiner Diener. Er straft seine Feinde. Er reinigt das Land seines Volkes. 44. Mose kam. Er sprach die Worte dieses Liedes. Er sprach laut vor dem Volk. Hosea, der Sohn Nuns, war auch dabei. 45. Mose hatte alle diese Worte gesagt. Er hatte sie ganz Israel gesagt. 46. Er sagte zu ihnen, nehmt diese Worte ernst. Ich sage sie euch heute. Sagt sie euren Kindern. Sie sollen auf alle Worte achten. Sie sollen dieses Gesetz befolgen. 47. Das ist sehr wichtig für euch. Euer Leben hängt davon ab. Dann werdet ihr lange leben. Ihr werdet lange leben im Land. Ihr geht über den Jordan in dieses Land. 48. Am selben Tag sprach Jahwe zu Mose. 49. Steige auf das Abarim-Gebirge. Es ist der Berg Nebo. Er ist in Moab, östlich von Jericho. Sieh das Land Kanaan. Ich gebe es den Israeliten. 50. Dann wirst du auf diesem Berg sterben. Du wirst zu deinem Volk gehen. Dein Bruder Aaron starb auf dem Berg Hor. Er ging auch zu seinem Volk. 51. Ihr habt mir nicht gehorcht. Das war bei Kades, in der Wüste Zin. Ihr habt mir nicht die Ehre gegeben. Das war vor den Israeliten. 52. Du wirst das Land sehen. Aber du wirst nicht hineingehen. Ich gebe dieses Land den Israeliten.